Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Läuft. Ja, ich begrüße euch herzlich zur Teamsitzung der AGÖR NRW heute am 18. Februar 2022 um 21.01 Uhr. Wir beginnen direkt mit der Genehmigung der Tagesordnung. Ihr habt sie sicherlich alle vorliegen. Gibt es Einwände? Ich höre nichts, damit ist die Tagesordnung genehmigt. Vielen Dank. Wir kommen zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist das Protokoll vom 4. Februar 2022. Ist verlinkt. Auch hier die Frage, gibt es Einwände, das nicht zu genehmigen? Damit ist das genehmigt. Super, wir kommen zu Mitgliederzu- oder Abgängen. Da steht nichts und hier im Kanal ist auch niemand, der berichten könnte. Will Milano vielleicht Mitglied werden? Nein, immer noch nicht. Gut, damit hätten wir den Punkt auch abgehakt. Wir kommen zu den Teamberichten, Pressemitteilungen, Blogbeiträge erledigt. Da hatten wir eine Pressemitteilung, Quarantäneschutz darf keine Barriere für Bildung sein. Distanzunterricht richtig organisieren vom 16. Februar und eine Pressemitteilung, Piraten kritisieren Entscheidung von Ministerin G. Bauer-Hart, veröffentlicht gestern am 17. Februar 2022. Möchte dazu jemand was sagen? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu den geplanten Sachen. Da haben wir eine geplante Pressemitteilung zum Equal Care Day von der Sandra. Ist geplant für den 1. März. Der Link zum Pad ist in unserem aktuellen Pad. Das ist vorgestern eingegangen, wird und scheint auch schon gut behandelt und bearbeitet. Möchte dazu jemand was sagen? Das scheint nicht der Fall. Wir kommen zum Request-Tracker. Da wird gerade noch von WAKO, WDR und Abgeordnetenwatch eingetragen. Möchtest du dazu was sagen? Nö, eigentlich nur das habe ich im Griff. Das muss ja an die Direktkandidaten weitergeleitet werden. Da warte ich dann jetzt auf eure Auszählung und dann bräuchten wir von den frisch gewählten dringend die E-Mail-Adresse, denn je später die das bekommen, desto weniger Zeit haben die speziell auch für das Video, was der WDR ja haben möchte. Das bekommen wir hin. Ich hoffe mal, die sind morgen eh alle zumindest online anwesend. Dann können wir sonst direkt im Zweifel noch nach einer E-Mail fragen, wobei bei den meisten haben wir, glaube ich, eh eine. Das bekommen wir hin. Wir halten dich morgen auf dem Laufenden. Gut, gibt's weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zu Social Media, angefangen von Twitter, und wir hoffen auf einen schnellen Bericht von Isan. Okay, schneller Bericht. Zahlen alles gut, nicht ganz so toll wie beim letzten Mal, aber alles easy und schön. Alles Weitere seht ihr im Pad. Ende. Danke für deinen Bericht und deine Arbeit. Gibt es Fragen zu Twitter? Das scheint nicht der Fall. Facebook und Instagram habe ich nichts eingetragen. Ich reiche die Zahlen gleich nach. Da sieht es genauso wie Twitter nicht mehr so gut aus wie beim letzten Mal. Aber die Zahlen sind noch im akzeptablen Rahmen und die Plattformen werden einigermaßen gut bespielt. Ja, gibt es dazu den beiden Plattformen Fragen? Das scheint nicht der Fall. Wir kommen zu sonstiges Social Media. Da steht auch nichts. Da fällt TikTok, Twitch etc. drunter. Bei TikTok ist nichts Neues. Ich weiß gar nicht, ob wir einen überhaupt haben. Und bei Twitch ist bisher noch nichts weiteres geplant. Das soll in der Zukunft aber ja wiederkommen. Gibt es dazu Fragen zu sonstiges Social Media? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Webseite NRW. Da hat die WAKO was eingetragen. Kalender und Kommentarfunktion still pending. Möchtest du dazu was sagen? Nö. Ich kann nur zur Kommentarfunktion sagen, ich habe das mit Daniel besprochen. Das liegt daran wegen Datenschutz, weil man letztlich dadurch eine politische Meinung preisgibt, was unter personenbezogene Daten fällt. Punkt 1 und Punkt 2, damals gab es niemanden, der die ganzen Sachen moderiert hat. Wenn man jemanden hat, der das moderieren würde und eine Datenschutzschulung hat oder vom Vorstand ist, könnte man das auch wieder anmachen. Und Isan hatte sich ja, glaube ich, bereit erklärt und sie wäre ja, würde alles erfüllen sozusagen. Ja, dann können wir dem Daniel doch das Go geben dafür. Also, wir haben das ja im Bund auch gemacht. So wild ist das ja nicht. Gut, also dann könnten wir tatsächlich die Kommentarfunktion auf der Webseite wieder anschalten. Isan, aber das war richtig, dass du dann moderieren würdest, oder? So ist es. Okay. Sagst du dem Daniel Bescheid oder schaltest du das selber an? Ich kann das auch selber anschalten und dann Daniel morgen so einen kurzen Hinweis geben, hey, wir haben es angemacht. Ja, kannst du dem Hinweis einen Remember-Kalender zufügen? Was? Dass er sich daran erinnert, dass er den Kalender einrichtet. Ach so, ja, das kann ich ihm auch morgen sagen, ja. Danke. Und Isan, ich werde wohl auch ab und zu mal drüber schauen. Also, du bist nicht alleine. Dankeschön. Gut, gibt es weitere Fragen zur Webseite? Das scheint nicht der Fall. Wir kommen zum Krähennest. Da ist nichts Neues, außer die wöchentliche Ausgabe der Team PolGF, die nach meistens 2 oder 3 Minuten online ist. Gibt es weitere Fragen zum Krähennest? Nein, wir kommen zum Videoteam. Da steht nichts drin. Ist euch was bekannt? Nein, Veranstaltungen, Termine, Aktionen. Da steht nichts drin. Ist in der nächsten Zeit irgendwas Relevantes für uns? Außer in 3 Monaten Landtagswahl. Gut, haben wir noch Zeit. Willkommen zum Organisatorischen. Da hat die WAKO auch was reingepastet. Clever Reach und Presseportal. Möchtest du dazu was sagen? Und zwar, das hatte ich beim letzten Mal vergessen. Der Harry hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass er aus Gründen sich da rausgezogen hat. Er war ja immer noch das Backup. Das heißt, neben mir hatte er Cleverreach und Presseportal Zugang, um PMs zu veröffentlichen. Das ist jetzt nicht mehr so. Dann, ja, das ist jetzt erstmal nur so, damit ihr das beim Hinterkopf behaltet. Und wir sollten jemanden finden, der zumindestens, wenn ich mal ausfalle, in der Lage ist, PMs zu verschicken. Also im Zweifel kann ich das machen. Ja, sonst hätte ich gesagt, dann lass uns noch mal irgendwann im Mumble zusammensetzen und du unterrichtest mich noch mal. Dann werde ich Ja, das gerne auch machen. die Zugänge kann ich euch nicht geben. Also Presseportal muss man anschreiben und Cleverreach habe ich keinen Admin-Zugang mehr. Müsste ich mich sowieso erstmal schlau machen, wer dann da einen neuen Zugang einrichten kann. Das heißt, wir sollten halt eine Person festlegen und dann müssen wir das erstmal in Angriff nehmen, dass die Zugänge überhaupt kommen. Gut. Sag halt einfach Bescheid. Oder wenn ich was vorher tun kann, sag es auch. Also für Cleverreach bräuchte ich nur deine E-Mail-Adresse. Fürs Presseportal musst du auch eine Handynummer hinterlegen, wo du im Zweifelsfall erreichbar bist, wenn du derjenige, diejenige bist, die was eingetragen hat. Okay, jetzt hier sofort oder machen wir das irgendwann anders auf MetaMost? Ja, oder Telegram oder so. Alles klar. Also wenn du das möchtest, wie gesagt, die Infos brauche ich, ansonsten gucke ich nochmal. Ich hatte ja das für Harry damals auch alles eingerichtet. Da hatte ich allerdings noch einen Admin-Zugang für Cleverreach und wer das jetzt im Bund macht, keine Ahnung. Also ich übernehme das gern, weil ich denke mir, im Gegensatz zu dir, Ober Eichwald und Wilk und Daniel, habe ich ja jetzt nicht so viel zu tun, also kann ich das gern übernehmen. Okay, super. Super, danke dir. Aber Isan, du machst trotzdem wichtige Arbeit. Vergiss das nicht. Social Media ist sehr wichtig und du machst das sehr gut. Aber es hört sich gut an, dass das auch läuft. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall. Wir kommen zu Sonstiges. Da ist noch nichts im Pad. Habt ihr irgendwas zu Sonstiges? Nein, der allgemeine Werkzeuge- und Links-Punkt brauche ich nicht vorlesen. Der nächste Termin der AGUA ist am 4. März, also nächsten Monat, in 2 Wochen, wie immer um 21 Uhr hier im NRW-Mumble. Habt ihr noch irgendwas? Sonst schließe ich die Sitzung jetzt. Ihr habt nichts mehr. Damit schließe ich die Sitzung nach sage und schreibe 9 Minuten. Vielen Dank. Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.